Good morning. Guten Morgen. My friends, let's celebrate Jesus and nothing else and no one else. Freunde, lasst uns Jesus feiern und sonst nichts und niemanden. Verse 17. Vers 17. All of these were but a prophetic shadow and the evidence of what would be fulfilled, for the body is now Christ. All dies war nur ein prophetischer Schatten und der Beweis für das, was sich erfüllen würde, denn der Leib ist jetzt Christus. Do you know, guys, I don't remember if I've already told you here at the devotional group. Ich weiß nicht, ob ich hier bei den Morgenandachten schon erzählte. But in our first year of the School of the Prophetic and Supernatural, dass ich im ersten Jahr der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen, I demonstrated this Bible verse very drastically. Diesen Bibelvers sehr eindrücklich veranschaulichte. I asked Debbie to stand up and stand in the middle of the room. Ich bat Debbie, sich in die Mitte des Raumes zu stellen. And you know, it was not a nice, beautiful hotel floor with a carpet. Und das war kein schöner Hotelfußboden mit Teppich. It's what they call here in Brazil a chácara. It's kind of like a farm. Wir waren auf einer Art Landhof oder Chácara, wie man es it's in Brasilien really hard nennt. To explain it in American, English or European because we don't have it. Es ist schwer zu beschreiben, da es das in Europa nicht gibt. But it's very, very simple structure where people live together in big bedrooms. Aber es ist sehr einfach gehalten und man schläft in großen Schlafräumen. And everything is just simple. Und alles ist sehr schlicht. So ask Debbie to stand in the middle of the room. Ich bat Debbie also, sich in die Mitte des Raumes zu stellen. In a way so that the light would cast a shadow. So dass das Licht einen Schatten werfen würde. And then I told them. Dann sagte ich zu den Schülern. I said, guys, let's imagine I have not seen Debbie in a very, very, very long time and I really miss her. Stellt euch vor, ich hätte Debbie wirklich lange nicht gesehen und würde sie sehr vermissen. And finally I know she's coming. Dann endlich weiß ich, dass sie kommt. I said, what would you guys think if I react like this? Was würdet ihr denken, wenn ich Folgendes täte? And I threw myself on the dirty floor. Dann warf ich mich auf den schmutzigen Boden. And I began to kiss kind of passionately kiss her shadow. Und fing an, mehr oder weniger leidenschaftlich ihren Schatten zu küssen. And I was on the floor. Oh, I missed you so much. And I was kissing her shadow. Ich hing auf dem Boden, küsste ihren Schatten und sagte, oh, ich vermisse dich so sehr. And you know, this was such a ridiculous scene. Das war solch eine irrwitzige Szene. But I wanted to illustrate this scripture here. Aber ich wollte diese Bibelstelle illustrieren. Look what Paul is saying. Schau, was Paulus sagt. All of these things, you know, the Sabbath, the celebrations, the feasts, what you eat and what you're not allowed to eat and what you drink and what you're not allowed to drink. All diese Dinge, der Sabbat, die Feste, was du essen und trinken darfst und was nicht. Yes, God put them in order. Ja, Gott hat sie angeordnet. Why? Warum? Look, it clearly says as a prophetic shadow. Schau, da steht deutlich als ein prophetischer Schatten. A prophetic shadow of Jesus Christ. Ein prophetischer Schatten von Jesus Christus. Was it right for the people in the old covenant to embrace these things? Of course it was. War es richtig für Menschen im alten Bund, diese Dinge ernst zu nehmen? Natürlich. Because the only thing they had is the shadow. Christ had not yet come. Denn alles, was sie hatten, war der Schatten, weil Jesus noch nicht gekommen war. But the moment Christ has come, it is so ridiculous to kiss the shadow. We have to kiss Christ. Doch ab dem Moment, als Christus kam, ist es lächerlich, den Schatten zu küssen, sondern du musst Christus küssen. So think about it. Denk darüber nach. We get so hung up with the shadow and that's why we completely miss Jesus Christ. Wir sind so beschäftigt mit dem Schatten und dabei verpassen wir Jesus Christus. He is the fulfillment. Er ist die Erfüllung. I keep saying this. Ich sage es immer wieder. If we could always just come back to Christ, we would have unity. Wenn wir nur immer wieder zurückkommen würden zu Christus, dann hätten wir Einheit. We wouldn't argue anymore about this, that and the other, as long as Jesus is the one that all of us embrace and kiss passionately. Wir würden aufhören, über alles Mögliche zu streiten, solange alle von uns Jesus umarmen und ihn leidenschaftlich küssen. You know, I sometimes wonder how Jesus must feel. Manchmal frage ich mich, wie Jesus sich wohl fühlt. When his children fight over the shadow and don't even see him. wenn seine Kinder wegen dem Schatten kämpfen und dabei ihn gar nicht beachten. When his children get caught up in the shadow and don't even see him. Wenn seine Kinder vom Schatten vereinnahmt sind und ihn gar nicht sehen. It has to hurt him. Das muss ihm doch wehtun. Look at verse 18. Schau Vers 18 an. Don't let anyone disqualify you from your prize. Lasst euch nicht durch irgendjemanden von eurem Preis abbringen. What's the price? Was ist dein Preis? Well, I told you, no matter where in the Bible you go, you always go back to Jesus. Ich habe dir schon gesagt, egal wo in der Bibel schaust, du kannst Jesus nicht umgehen. He is your price. Er ist dein Preis. So don't let anybody disqualify you from that price. Lass niemanden dich von diesem Preis abbringen. How do you get disqualified from the price? Wie wirst du von dem Preis abgebracht? By not believing in him anymore with all of your heart, but by adding so many other things to your salvation. Indem du nicht mehr von ganzem Herzen an ihn glaubst, sondern alle möglichen andere Sachen deiner Errettung hinzufügst. The only thing that qualifies you for the price is simple faith in the Jesus and what he did for you. Das Einzige, was dich für den Preis qualifiziert, ist einfacher Glaube an Jesus und daran, was er für dich getan hat. Then he says, don't let their pretended sincerity fool you as they deliberately lead you into their initiation of angel worship. Dann sagt er, lasst euch nicht von ihrer vermeintlichen Aufrichtigkeit täuschen, wenn sie euch ganz bewusst in ihre Initiation der Engelsanbetung führen. You know, they look sincere, but it's a pretended sincerity. Sie sehen aufrichtig aus, aber es ist eine vorgetäuschte Aufrichtigkeit. You know, and this, so many people have taken this Bible verse to try to prove wrong what I'm teaching about angels. Viele Leute haben diesen Vers hergenommen und versucht, das, was ich über Engel lehre, als falsch darzulegen. But here Paul doesn't talk about interaction with angels. He talks about worshiping angels. Doch Paulus spricht hier nicht von der Interaktion mit Engeln, sondern er redet von der Engelsanbetung. Never in my life would I even dare to encourage angel worship. Nie im Leben würde ich es wagen, Leute zur Engelsanbetung zu ermutigen. The only one that we worship is God and God alone. Der einzige, den wir anbeten, ist Gott und Gott allein. And of course, when I say God, I'm talking about the Trinity. Wenn ich von Gott spreche, meine ich natürlich die Dreieinigkeit. We worship God, the Father, God, the Son, God, the Holy Spirit. Wir beten Gott, den Vater, Gott, den Sohn und Gott, den Heiligen Geist an. So look at this. Also schau. For they take pleasure in pretending to be experts of something they know nothing about. Denn es macht ihnen Spaß, sich als Experten für etwas auszuprobieren, zu geben, von dem sie keine Ahnung haben. Their reasoning is meaningless and comes only from their own opinions. Ihre Argumentation ist sinnlos und entspringt nur ihrer eigenen Meinung. And we have to add verse 19 right here because it goes together. It shouldn't even be divided. Und wir müssen Vers 19 dazu nehmen, denn das gehört zusammen und sollte nicht getrennt sein. They refuse to take hold on to the true source. Sie weigern sich, die wahre Quelle zu ergreifen. What's the true source? Was ist die wahre Quelle? We come back to Jesus. Wir kommen immer wieder zurück. Zu Jesus. So if you hold on to the true source, Jesus, wenn du also an der wahren Quelle Jesus festhältst, you cannot be sidetracked by angel worship, by Old Testament rituals, by nothing. Dann kannst du nicht durch Engelsanbetung, alttestamentlichen Ritualen oder sonst etwas abgelenkt werden. Tomorrow we'll talk a little bit more about this. Morgen reden wir noch ein bisschen mehr darüber.